Erster Nimi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, ich möchte dir ein Zuhause finden, damit es dir gut geht. Zweiter Boas, bei dessen Mägden du gearbeitet hast, ist unser Verwandter. Er wird heute Nacht Gerste auf der Tenne reinigen. Dritter, wasche und salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinunter. Zeig dich dem Mann aber nicht, bevor er mit dem Essen und Trinken fertig ist. Vierter, wenn er sich dann hinlegt, merke dir, wo er liegt. Geh dorthin, decke den Bereich bei seinen Füßen auf und leg dich hin. Er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Fünfter, sie antwortete ihr, ich werde alles tun, wie du es sagst. Sechster, danach ging sie zur Tenne hinunter und tat genau das, was ihre Schwiegermutter ihr gesagt hatte. Siebter, als Boas gegessen und getrunken hatte und fröhlich war, legte er sich hinter den Getreidehaufen. Ruth kam leise, deckte den Bereich bei seinen Füßen auf und legte sich hin. Achter, um Mitternacht erschrak der Mann, und als er sich vorbeugte, bemerkte er, dass eine Frau an seinen Füßen lag. Neunter, er fragte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin deine Magd Ruth. Breite deinen Schutz über mich aus, denn du bist ein Verwandter, der uns helfen kann. Zehnter, er sagte, möge der Herr dich segnen, meine Tochter. Du hast deine Treue jetzt noch besser gezeigt als zuvor, indem du nicht jungen Männern nachgelaufen bist, egal ob arm oder reich. Elfter, nun, meine Tochter, sei unbesorgt. Ich werde alles tun, was du gesagt hast, denn jeder in meiner Stadt weiß, dass du eine ehrenwerte Frau bist. Zwölfter, es stimmt, dass ich ein Verwandter bin, der helfen kann, aber es gibt noch einen anderen Verwandten, der dir näher steht als ich. Dreizehnter, bleib diese Nacht hier. Wenn er dich am Morgen heiraten will, ist das gut. Wenn er dich aber nicht heiraten will, dann werde ich es tun, so wahr der Herr lebt. Bleib bis zum Morgen liegen. Vierzehnter, sie lag also bis zum Morgen an seinen Füßen. Dann stand sie auf, bevor die Menschen sich gegenseitig erkennen konnten, denn Boas dachte, es darf nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Fünfzehnter, er sagte, nimm deinen Umhang und halte ihn auf. Sie hielt ihn auf. Dann maß er 6 Maße Gerste ab und legte sie ihr auf. So ging sie in die Stadt. Sechzehnter, als sie zu ihrer Schwiegermutter kam, fragte diese, wie geht es dir, meine Tochter? Dann erzählte Ruth ihr alles, was der Mann für sie getan hatte. Siebzehnter, sie sagte, er hat mir diese 6 Maße Gerste gegeben, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Achtzehnter, Nimi sagte, sei ruhig, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht aufhören, bevor er die Angelegenheit heute erledigt hat.